5. Hallo Julia. Du, ich habe gerade im Internet gesehen, dass unser Zug morgen nach Hamburg später abfährt. Nicht um 14.15 Uhr, sondern erst um 17 Uhr. Wir haben also Zeit und können uns etwas später treffen. Außerdem fährt der Zug dann nicht von Gleis 12, sondern von Gleis 4. Nur, dass du Bescheid weißt. Bis morgen. Hallo Julia. Du, ich habe gerade im Internet gesehen, dass unser Zug morgen nach Hamburg später abfährt. Nicht um 14.15 Uhr, sondern erst um 17 Uhr. Wir haben also Zeit und können uns etwas später treffen. Außerdem fährt der Zug dann nicht von Gleis 12, sondern von Gleis 4. Nur, dass du Bescheid weißt. Bis morgen!